Der Befreier des Duce, Obersturmbannführer Skorzeny, kämpft mit seinen Männern an einem der Brennpunkte im Osten. Der Russe hat uns fürchten gelernt. Auch der Iwan ist zu schlagen, das hat unser Haufen bewiesen. Ich freue mich, dass ich einigen von euch das ganze Vernichtungsabzeichen überreichen kann. Staatsanwalt Kunze! Ich überreiche Ihnen das Panzervernichtungsabzeichen. Da kommt ein Melder zu mir, ich lag gerade so im Loch. Staatsanwalt, die Russen sind da. Ich sag, na, seid ihr mal ruhig, Junge, das wird nicht so schlimm sein. Ich schnappte mir meine Panzerfäust und sah schon den Brocken vor mir stehen. Ungefähr so 10, 12 Meter vor mir war ein T-34. Ich ließ noch etwas näher kommen, setzte meine Panzerfaust auf die Schulter und drückte ruhig ab und peng, lag er da. Die Mannschaft rotete gleich aus und ich schoss gleich mit der MP hinterher und legte sie auch gleich noch um.